Palästinafahrt Wilhelms des II. 1898. Du, du, du, du, ba, ba, ba, ba, ta, tü, ta, tü, ta, tü, ta, ta, ta, ta. Der König David steigt aus seinem Grabe, greift in die Seiten, schlägt die Augen ein und dankt dem Herrn, dass er die Ehre habe, dem Herrn der Herrscher einem Psalm zu weihen. Wie einst den Abisatz von so einem Tagen, hört man ihn wiederum die Harfe schlagen, indes ein Heerespreis- und Siegeslied wie Sturmes Brause nach dem Meere zieht. Tatütata, tatütata. Willkommen, Fürsten Palästinas Grenzen, willkommen mit dem holden Ehegemahl, mit Geistlichkeit, Lakaien, Exzellenzen und Polizeibeamten ohne Zahl. Es freuen ringt sich die historischen Orte seit vielen Wochen schon auf deine Worte und es vergrößert ihre Sehnsuchtspein, der heiße Wunsch, fotografiert zu sein. Tatütata, tatütata. Ist deine Herrschaft denn nicht auch so weise, dass du dein Land getrost verlassen kannst? Nicht jeder Herrscher wagt sich auf die Reise ins alte Kanaan, du aber fandst. Du seist zu Hause momentan entbehrlich und darin täuscht sich deine Weisheit schwerlich. Denn wer sein Land so klug wie du regiert, weiß immer schon im Voraus, was passiert. Tatütata, tatütata. Es wird die Rote Internationale, die einst so frech und ungebärdig war, verbrüdern sich auf rohem Liebesmale mit der Agrarier sanftgemuten Schar. Frankreich heißt seinen Dreyfus stolz willkommen, als wär auch er zum heiligen Land geschwommen und gern verschiebt aus Rücksicht auf den Staat der Anarchist sein nächstes Attentat. Tatütata, tatütata. Drum sei uns denn noch einmal hoch willkommen und lass dir unsere tiefste Ehrfurcht weihen, der du die Schmach vom heiligen Land genommen, von dir bisher noch nicht besucht zu sein. Mit Stolz erfüllst du Millionen Christen, wie wird von nun an Golgatha sich brüsten, das eins vernahm das letzte Wort vom Kreuz. Und heute nun das erste deinerseits, tatütata, tatütata. Der Menschheit Durst nach Taten lässt sich stillen, doch nach Bewunderung ist ihr Durst enorm. Der du ihr beide Wünsche zu erfüllen verstehst, sei's in der Tropenuniform, sei es in Seemannstracht, im Purpurkleide, im Rokoko-Kostüm aus starrer Seide, sei es im Jagdrock oder Sportgewand, willkommen, teurer Fürst, im heiligen Land. Tatütata, tatütata, der Kaiser kommt.